Raskolnikow dachte gar nicht daran zu lachen. Er saß mit zusammengepressten Lippen da, ohne seinen glühenden Blick von den Augen Porfiri Petrowitschs abzuwenden. Aber das ist nur einmal so. Und bei manchen Subjekten kann das genau das Richtige sein. Denn die Menschen sind sehr verschieden. Und da muss vor allem die Praxis entscheiden. Sie werden jetzt einwenden, zuerst die Beweise. Ja, nehmen wir an, es sind Beweise da. Aber Beweise haben doch meistenteils, verehrter, zwei Seiten. Und ich bin doch als Untersuchungsrichter auch nur ein schwacher Mensch. Und ich gestehe, dass ich die Untersuchung gern sozusagen mathematisch klar abschließen oder einen Beweis erbringen möchte, bei dem alles so klar würde, wie 2 mal 2 = 4 ist. Dass es einer klaren, unwiderlegbaren Tatsache gliche. Wenn ich ihn aber vor der Zeit einsperre, und mag ich auch noch so überzeugt sein, dass er es ist, so kann ich mich selbst der Mittel berauben, ihn zu überführen. Und warum? Weil ich ihn sozusagen in eine bestimmte Lage versetze, ihn sozusagen psychologisch bestimme und festlege. Und da wird er sich vor mir in seinem Gehäuse verkriechen. Er wird erkennen, dass er Gefangener ist. Da erzählt man sich, dass kluge Leute in Sebastopol sofort nach der Schlacht bei Alma schreckliche Angst hatten, der Feind werde gleich darauf zu einem Angriff auf Sebastopol übergehen und die Stadt im Sturm nehmen. Als sie aber sahen, dass der Feind eine regelrechte Belagerung vorzog und die ersten Schützengräben anlegte, da haben sich die klugen Leute, sagt man, riesig gefreut und sich beruhigt. Nun ziehe die Sache sich doch mindestens noch 2 Monate hin, denn wann wird schon eine Stadt durch eine Belagerung eingenommen werden können? Sie lachen wieder? Sie glauben wieder nicht? Nun ja, freilich, Sie haben ja auch recht, haben recht. Das sind lauter Einzelfälle. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Der angeführte Fall ist tatsächlich ein Einzelfall. Aber sehen Sie, bester Rodion Romanowitsch, man darf dabei Folgendes nicht außer Acht lassen. Es gibt doch überhaupt keinen allgemeinen Fall, einen solchen, auf den all diese juristischen Formen und Regeln zugeschnitten, nachdem sie berechnet und in Bücher eingetragen sind. Und zwar aus dem einfachen Grunde nicht, weil jede Tat oder beispielsweise jedes, sagen wir, Verbrechen, sofort, kaum dass es in Wirklichkeit geschehen ist, sich in einen vollkommenen Einzelfall verwandelt. Und in was für einen? Mitunter in einen solchen Sonderfall, der keinem einzigen früheren auch nur von Ferne ähnlich ist. In dieser Hinsicht passieren manchmal ganz unglaublich kuriose Sachen. Wenn ich nun manch einen Herrn ganz allein lasse, ihn nicht festsetze und nicht beunruhige, wobei er aber jede Stunde und jeden Augenblick wissen oder wenigstens vermuten mag, dass ich alles weiß, sein ganzes Geheimnis, Tag und Nacht ihn beobachten lasse, rastlos auf ihn aufpasse, so dass er sich bewusst unter ewigem Verdacht und in ewiger Angst fühlen muss, ja, bei Gott, da wird ihm denn doch schwindelig werden. Er wird nicht aus- und einwissen, er wird tatsächlich selbst kommen und wird vielleicht noch etwas tun, was schon haargenau dem 2 mal 2 entspricht, was die Sache sozusagen wie ein mathematisches Exempel aufgehen lässt. Und das ist doch sehr angenehm.